Die Haushaltung Gottes, Band 1, Kapitel 112. Lamechs und Mathusalas Unterredung über den Fremdling. Als aber solche Rede der Adam vernommen hatte, und neben ihm aber auch all die anderen Väter, ergriff sie fast alle ein Schauder, so zwar, dass sich niemand ein Wort dagegen zu sagen getraute und darum unter ihnen eine länger anhaltende Stummheit eintrat. Es verstanden aber die zwei Neuangekommenen nichts von all dem, was da der Asmael zu den Vätern geredet hatte, und dachten bei sich selbst, die Väter seien gewiss ärgerlich geworden, und zwar fürs Erste ob ihres unzeitigen Erscheinens und fürs Zweite ob ihres unbekannten Vorführers Rede, woraus ihnen ungefähr so viel klar ward, dass er sie zu ihren Gunsten an die Väter gerichtet hatte. Und alsbald fragte Lamech ganz leise den Mathusala: Vater, was sollen wir nun machen? Sollen wir uns wieder heimlich davon machen und verlassen die Väter, die da unseretwegen heimlich so zürnen scheinen? Oder sollen wir bleiben und geduldig die Vorwürfe ertragen? Und wer etwa doch der junge Mensch ist, der uns gar so liebevoll entgegenkam und uns dann gar so mutig hierher zu den Vätern geleitete? Sein Wort muss von großer Bedeutung sein, weil die Väter ihm mit einer gar so großen Aufmerksamkeit zugehört haben und sich jetzt nicht zu entgegnen getrauen, wie es mir vorkommt. O Vater, berate dich und teile es mir dann mit, so du es willst. Amen. Mathusala aber fertigte seinen Sohn ganz kurz ab, sagend nämlich: Lieber Sohn, bedenke, ob wir nun durch was immer für eine neue Wendung die Sache besser machen können und mögen. Bleiben wir, da uns niemand fortschafft, so werden die Väter bleiben, was sie sind, nämlich unsere Väter und wir beide ihre Kinder. Verlassen wir sie aber, ohne dass sie solches uns geböten, so werden wir dadurch das nicht aufheben, dass sie unsere Väter sind, und wir werden ihnen dadurch weder unseren Gehorsam noch unsere Liebachtung an den Tag legen, da sie uns dann gram sein könnten, so oder so, da sie unsere Väter sind, die uns bei dem allen doch mehr lieben, denn verachten. Ich gehe stets von dem Grunde aus, der ein Grund meines Vaters Henoch ist und also lautet: Liebe den, der dir gram wird, so wirst du ihn bald zu deinem Freunde haben. Siehe, desgleichen tun auch wir, und die Väter werden mit uns sicher nicht unzufrieden sein, des sei du versichert. Doch was den jungen, überfreundlichen Mann betrifft, so ist es mir selbst rätselhaft, woher er ist, wer er ist, wie er in die Gesellschaft der Väter aufgenommen wurde und was er eigentlich bei ihnen macht. Dass er weiser ist als ich und du, das hat er nun schon durch seine Rede gezeigt, und dass in seinem Worte eine ganz sonderbare Kraft liegen muss, das zeigen uns ja zur Genüge die entweder scheinbar oder wirklich stumm gemachten Väter. Und mehr zu wissen brauchen wir auch vorderhand nicht. Und also können wir schon ruhig sein und geduldig abwarten und sehen und hören, was da kommen wird. Amen. Es trat aber alsbald Asmael zu den beiden und sagte zu ihnen: Höret, wo ich bin, ist gut sein, und es hat niemand etwas zu besorgen noch zu fürchten. Daher bleibet, dieweil ich bleibe. Denn wer da bleibt, wo ich bleibe, der ist wohlgeborgen und hat eine bleibende Stätte gefunden bei dem, dem jeder recht ist, der da ist, eines gerechten Herzens. Was ihr jetzt noch nicht fasset, das werdet ihr ins Leben fassen, wenn ihr mich erkennen werdet. Doch freuet euch, da ihr mir nicht ferne seid, höret und verstehet es. Amen. Ende dieses Kapitels.